Dies sind unsere aktuellen Themen. Untersuchung des Grundwassers in Langendamm, Kreispokalauslosung auf Radio Mittelweser und Rehburg gewinnt in Münchehagen. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. In der vergangenen Woche kam es an mehreren Stellen in Langendamm zu Bohrarbeiten. Grund war die Ermittlung der Grundwasserqualität. Ziel sei es demnach, die Schadstofffahne aus dem Bereich der ehemaligen Kläranlage einzugrenzen und die Grundwasserqualität im Abstrom der ehemaligen Füllstellen sowie des Pulverhauses zu ermitteln. Die Grundwasseranalysen und ein Abschlussbericht stehen noch aus. Die Feuerwehr Nienburg ist gestern Mittag zu einem Einsatz in den Zeisigweg in Nienburg gerufen worden. Der Brandmeister vom Dienst wurde zu einer Schule geschickt, weil dort die Brandmeldeanlage aufgelaufen war. Es war bei der Meldung schon klar, dass kein Feuer vorliegt, sondern die Anlage nur zurückgestellt werden musste. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga gab es am Wochenende erneut einen Führungswechsel an der Tabellenspitze. Der erstplatzierte VfL Münchehagen kassierte zu Hause erneut eine Pleite, ein 1:3 gegen den benachbarten RSV Rehburg. Gästecoach Oliver Bödecker sah eine gute Leistung seiner Elf und hofft auf Ähnliches in den nächsten Wochen. Für mich war es jetzt wichtig, dass wir wieder vernünftig Fußball spielen und eine engagierte Mannschaftsleistung vollbringen. Und das haben wir auch getan. Daher hoffe ich, dass es Selbstvertrauen gibt, weil die nächsten Aufgaben mit daher wäre ich jetzt am Samstag. Wie gesagt, kann das alles schon wieder zunichte machen, wenn man da nicht nachlegt. Ne? Aber trotzdem wollen wir noch gerade zu Hause vernünftig Fußball spielen. Ne? Neuer Tabellenführer ist zumindest vorerst der TSV Eistrup. Die Mannschaft um Trainer Thorsten Klein gewinnt das Nordkreis-Derby in Seppenhausen-Balge mit 3:1. Weiterhin schlägt Intercomata Nienburg-Loccum mit 2:1, Husum verliert gegen den ASC Nienburg 0:1, Nenndorf schlägt Lese mit 3:2, Stöckse fährt einen 3:1 Auswärtserfolg in Liebenau ein und Haßbergen und Kreuzruck-Hudesdorf trennen sich 2:2 unentschieden. Bereits am Samstag gewann Steierberg gegen Rodewald deutlich mit 4:1. Heute Abend wird das Halbfinale des Fußball-Kreispokals ausgelost. Mit im Topf ist noch der amtierende Pokalsieger VfL Münchehagen, der SC Haßbergen, Kreisliga Kellerkind Rodewald und der SSV Steinbrink. Der SSV ist der Underdog unter diesen vier Mannschaften, spielt als einziges nicht in der Kreisliga, sondern in der unteren ersten Kreisklasse. Die Auslosung können Sie live auf Radio Mittelweser mitverfolgen, heute Abend ab 18 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.